Noch nicht mal über was wir erzählen, aber das kennen die bei uns ja auch. Ja, so ist es, ja, so ist es. Ich muss es vor allem artikelisch, aber ich kündige es vorher an, ich muss mal gucken jetzt auch wegen der Lautstärke. Meistens spreche ich sowieso viel lauter als alle anderen. Okay. Das heißt, wir sind jetzt in Stade auf einem Mega-Event. Jetzt lachen sich jetzt sowieso schon die ersten tot, ich weiß es. Und ich sitze im Wohnwagen des Gründel. Nee, der Gründel ist es. Nee, der Gründel? Ja, ja, schwierig jetzt. Ändert sich, ne? Ja. Die Domain der Gründel, ne? Aber in dem auf jeden Fall, ich glaube, es wissen alle, wer du bist. Jawohl. Wir haben jetzt nichts abgesprochen vorher, was wir eigentlich uns unterhalten wollen. Wir haben nur gesagt, wir treffen uns mal und unterhalten uns wegen Nothing But Stones. Das haben wir gemacht. Und jetzt sitzen wir im Wohnwagen. Es regnet. Das Wetter sieht echt scheiße aus. Also es glaubt mir immer keiner, aber ich gönne dem Event wirklich alles Gute und auch den Odern. Also ich weiß, dass das jetzt wieder mit Sicherheit einen nicht glauben wird, aber es ist einfach so. Aber es sieht echt scheiße aus für das Event. Ja. Es regnet. Ich habe gehört, die Festung ist sehr leer, hat mir vorhin einer erzählt am Tor. Kann ich noch gar nichts zu sagen. Ich bin ja hier eben erst reingeflogen. Ja, ich habe dich ja neu überholt unterwegs. Mit diesem geilen Wohnwagen, den man aber von Weitem erkennt. Das ist der Riesenvorteil. Nein, ja. Ich sollte gleich eine Tageskarte für 1,50 kaufen. Ach, ihr kennt das hier gar nicht, ne? Gar nicht. Das allererste Mal in Stade überhaupt. Ah, ne? Stade also, selber schon mal schöne Stadt. Wirklich schöne Stadt. Hansestadt. Ist Hansestadt eigentlich mittlerweile oder wollten sie es erst werden? Ich meine, sie sind es mittlerweile. Hier hinter habt ihr direkt die Elbe. Ja, ganz haben wir gesehen. Die Festung ist auch nicht wahr. Du bist der Gründel, oder? Oh. So ist das. Ich mach mal eben so lange. So, Hofbegriff der Stadt, da ist auch durch. Da kommt bestimmt noch ein paar mehr. Wir dürfen so der einzige Bekannte hier sein, die alle kennen, denke ich mal. Ja. Ja, wie voll ist, wissen wir noch nicht. Aber der Wohnwagenplatz ist relativ gut bestückt hier. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch Platz war. Er sagte vorhin, was von 40 hat er und 70 passen. Ja, das habe ich auch mitgenommen. 44 sind es und 72 sollen oder so. Wo die dann hin sollen, würde mich sehr interessieren, muss ich ehrlich sagen. Euer Kleider passt ja hier gut hin, aber... Ja, man wird sehen, ne? Aber... Ist aber ja gut. Wenn wir dich hier haben, müssen wir über ein Buch reden. Wie alt ist denn jetzt das neue Buch? Das andere nett, aber für mich natürlich nur am Rande so spannend. Das Geocaching. Drei, ne? Das ja. Dreier, ja. Wie ist das jetzt angekommen? Ich weiß, ich war wieder der Einzige, der ein bisschen rumkritteln musste, aber ich fand die Comics so schön, ich die finde in dem Buch irgendwie. Kommt das gut an oder sind wirklich alle begeistert oder geht es auch anderen wie mir? Also ich habe noch keinen gehört, der jetzt da groß Kritik geäußert hat. Kommt an. Es ist halt schon speziell. Ne? Das ist ein Buch, was sich wieder an Einsteiger richtet. Also man hätte es vielleicht geschickterweise 1b nennen sollen. So, wegen der Nummerierung? Wegen der Nummerierung. Also ich glaube, einige haben erwartet, dass das 3 halt aufbaut auf das 2 oder irgendwie sowas. Das habe ich schon mal vernommen und haben gedacht, okay, 1b, aber das hätte dann noch weniger Leute verstanden. Es ist einfach nochmal ein Einsteigerbuch, was kürzer ist. Wirklich auf ganz, ganz kurz, ganz knapp. Ja, und Zielgruppe leseunfreudig. Ich sage immer leseunfreudig, weil Kinder sind es nicht wirklich. Ich sag mal so ab 10, wo dein Kinderbuch uncool wird, da kannst du mit anfangen, da kannst du über die Comics die Zielgruppe erreichen. Und der Gedanke ist ja auch, das Zusammenspiel 1:3, dass du sagen kannst, okay, ich als Betreuer, Lehrer etc. habe die 1, tiefergehend, Kinder, Klassensatz, sag ich mal, kriegt die 3, können damit auch starten, dass man mal so ein Äquivalent oder ein Gegenpol zu dem Atlas schafft, wo jetzt auch Geocaching-Thema ist. Weil die Nummerierung stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber stimmt, wenn man dich jetzt nicht kennt oder diese Varianten der Bücher, dann kann das ja, klar, kann das zur Verwirrung führen. Stimmt. Wobei, steht ja Anfängerbuch drauf. Also, das habe ich gar nicht so als Problem. Diese Comics ist jetzt auch keine Kritik im eigentlichen Sinne. Ich finde die, ich mag die sogar. Ich fand es nur im Sachbuch, aber komisch. Na klar, wenn es für Kinder eher gezielt, das steht aber nicht so richtig. Also, das kommt irgendwie nirgends raus. Auch bei Amazon stand es, glaube ich, nicht drauf. Da habe ich natürlich als erstes geguckt. Da fehlt so ein bisschen dann, weiß ich auch nicht, aber wie gesagt, das ist jetzt aber auch schon Stöhnen auf sehr hohem Niveau. Ich habe das ja auch weitergegeben, ich hatte ja dann eine Umfrage gemacht, habe auch tatsächlich eine Antwort bekommen. Ah. ja, ich glaube, die Leute schreiben jetzt auch nicht gerne, dass sie kein Geld haben, so nach dem Motto. Also die Überwindung ist, glaube ich, schwierig. Ja, das ist ja eben mit dem Schreiben ist ja auch immer schon so eine Sache, ne? Das ja. Ist so. Und dann ging das halt an Kinder tatsächlich. Schön. Und die sagte mir aber, ja, sie wird das benutzen für die Kinder auch, aber es ist ein bisschen schwierig, weil das sind kleine Kinder. Okay. Für die ist das ein Tick zu weit, hätte ich fast gesagt. Noch zu weit weg. Für die Eltern ein Tick zu für Kind. Aber sie wird das versuchen zusammenzuführen. Ich bin mal gespannt, ob sie sich noch mal meldet, wie das dann funktioniert. Ja, gib gerne Feedback, ne? Ja, ich fand das sowieso klasse. Das war genau die richtige, die das kriegen sollte. Weil was soll ich damit zu Hause? Also, das wäre jetzt ein Witz gewesen, sich das hinzustellen. Hm. Aber übrigens finde ich auch dein Verlag gut. Die Dame, die das da betreut. Ja. Der habe ich dann ja auch geschrieben, so ist jetzt hier verlinkt, guckt ihr das an da und habe auch nicht erwartet, dass jetzt irgendwas zurückkommt, weil im professionellen Bereich ist das ja meistens auch so ein bisschen, nein, kam noch ganz, das fand sie toll, wer das bekommen hat, also fand ich echt stark. Ja, ich stell dir mal einen schönen Gruß, wenn sie es unbekannterweise fand ich sie sehr sympathisch, dass sie das nochmal geantwortet hat. Klar, gerne. Nein, das zweite Buch fand ich genial. Wie kommt das an, frage ich mich aber, weil das ist ja schon harte Kost. Naja, das ist ja schon... Ich sag mal, ein älteres Buch. Das hat der Verlag ja, ich glaube, 2002 oder sowas, Anfang 2000 oder sowas, ist die erste Auflage rausgekommen. Da haben der Hans, mit dem ich das geschrieben hatte, der hatte noch einen anderen Autoren gehabt und der hat, ich glaube, in einem Schlag die Ausrüstung 1 und Ausrüstung 2 gemacht. Und naja, das war jetzt irgendwie fällig gewesen. Fällt mir gerade ein, übrigens, hast du ein Handy? Und, mal eben ausmachen, wenn es geht. Das haben wir jetzt schon drin, die Störstrahlung, aber das Leben ist hart. Ja, genau. Und unsere Hörer sowieso. Entschuldigung. Und ja, da bin ich, mit dem Einser war es ja so gewesen, dass ich da 2009 in die zweite Auflage eingestiegen bin. Das war eigentlich so auch der Ausschlag, dass ich mich dann überlegt habe, diese ganze freiberufliche Schiene zu gehen, weil ich gesagt habe, okay, so viel Zeit hast du einfach nicht, so viele Bücher und dann hast du Geocaching-Anfragen und sowas gehabt. Naja, und dann habe ich das gemacht und das haben wir 2013 nochmal wieder in die dritte Auflage gebracht. Ja. Und das Zweier war halt irgendwie so ein bisschen zäher. Das war, da habe ich eigentlich schon immer drauf, von Anfang an drauf geschielt, weil ich ja so ein Ausrüstungsfregel bin. Ja. Ne? Und habe mir schon gesagt, ah, wenn das mal fällig wird, ne, hier, ne, ich mit. Und da war es jetzt irgendwann soweit. Ja. Und da hat der Hans das so überarbeitet, sein Teil, der lebt in Schweden. Ja, auch. Cool. Der ist jetzt nach Schweden rübergezogen. 2013, glaube ich. Das ist ja auch ein Outdoor-Land, das ist... Ja. Und der ist auch irgendwie so Trekkingführer. Naja, und der hat dann da ein bisschen was gemacht und ich konnte das ganze Buch mit den Bildern bereichern. Also die Bilder kommen von mir und dann sind alles, wo, sag ich mal, Strom drin ist. Ja. Irgendwo. Das ist auch so mein Ding. Und die Hobo-Kocher sind von mir. Ja, so und dieses ganze Frickelkram so einfach. Ich denke, das kann man, glaube ich, bei dem Buch sehr schön sehen, was gründelsche Frickelarbeit ist oder solche Sachen und was eher so Sachen sind, die allgemeingültig sind. So, also so zum Beispiel die Zelttypen und sowas, das ist was direkt von Hand stammt, wo ich sage, das brauche ich nur noch drüber lesen, da kannst du nichts mehr neu erfinden. Oder nee, da ist auch nicht so viel Neues gekommen. Ja. Da sind so ein paar Kommentare drin. Ich weiß nicht, wie weit du das gelesen hast, mit diesen Aufpustzelten. Ja. Na, da habe ich mir das ja nicht verkneifen können zu sagen, dass der Outdoor-Markt da total verschlossen ist dem gegenüber. Echt? Ja, total. Ich habe das mal bei Globi gesehen. Ich fand das nicht so uninteressant. Also für uns hätte sich nicht gelohnt, aber ich fand es jetzt gar nicht so. Das sind ein paar wenige. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, ach Gott, das ist ja ewig her, hier bei Ferienpass irgendwann oder Kosmos oder sowas. Also das ist 30 Jahre bald her, ne? Ja, 30 Jahre her. Da haben sie mal sowas in Jugendforsch vorgestellt, ne? Wo ich auch damals schon gesagt habe, das ist doch so clever. Und wer hat das heute? Die großen hier, SEK und sowas, die haben solche richtigen Burgen, ne? So wie man es von der Hüpfburg erkennt. Ja, ne? Und im Outdoor-Markt, da sehe ich, wenn ich auf dieser Outdoor-Messe bin, im Sommer, da siehst du ein, zwei Hersteller, die sich da mal wieder bemühen, dann aber teilweise auch mit solch einem Gestänge, also hier so 15 Zentimeter durch, für große Zelte, für was du aus dem Auto rausschmeißt, aber wirklich, dass du sagst, so ein kleines Zweimann-Zelt, so ein dünnes Gestänge, sag mal, ein bisschen mehr wie ein Strohhalm, ne? Das, bei den Materialien, wo sie bei diesem ganzen Material Gehype in den Jahren, sag ich so auch als Normalsterblicher, Mensch, da musst du doch mal so einen luftdichten Schlauch machen können, hochwertig, und kriegt keiner auf Reihe. Wollen sie nicht oder sehen sie nicht, weil sie vielleicht so fokussiert sind auf diese klassische Schiene. Wundert mich tatsächlich. Irre. Total irre. Das hätte ich da oben auch, das hätten wir das über Stones auch gebraucht. Da ging es ja rein ums Gewicht. Ja, ja. Und das lassen sie sich ja gut bezahlen, wenig Gewicht, muss ich ja sagen. Und dann hatten wir dieses kleine Zelt und es war also alles andere als bequem. Das muss ich echt mal sagen. Also ich habe ja auch kleine Zelte, ich habe auch viel Solo-Touren gemacht. Ja. Und ich habe hier diesen Klassiker, den Akto vom Hilleberg. Mhm. Und als ich den damals, also auch ewig her, ich glaube das ist Baujahr 95, 96, aber ich war damals total happy, ja, weil kurz danach kam der neue, der wog zwar 200 Gramm weniger, aber das Problem an dem Ding war, dass es, sobald ein Windhauch kam, fing es an zu flattern und zu knistern. Mm. So, wenn du dann extra Oropax noch mitnehmen musst, ja, das um überhaupt schlafen zu können. Also nee, das muss nicht sein. Dann habe ich gesagt, okay, lieber 200 Gramm mehr, aber dann hast du ein gescheites Zelt, ja, was im Sturm auch nicht gleich wie Plastikkugel, mhm, oder Papierkugel aus. Da fällt mir übrigens was Wichtiges ein für Nothing But Stones, bevor ich das, ja, vergesse, ja, wo du das gerade ansprichst. Eine Brille, so eine Schlafbrille. Ja. Das Dümmste, dass wir das nicht mit hatten, das ist gruselig da oben ohne. Ohne Licht, also mit nur Licht, ne? Ja, ohne Dunkelheit. Alle zwei Stunden aufgewacht und der Körper hat einfach sofort das Gefühl, helllichter Tag und ich bin wach. Oh, war das schlimm. Ja, haben wir ja schon. Du bist völlig kaputt beiseite und fertig und trotzdem, oh. Nee, das ist echt ein wichtiger Punkt. Ja, ja. Ja, ja, liegt schon bereit. Nee, ich habe auch diese aufblasbaren, die selbst aufblasenden Isomatten mitgehabt. Diese, wie heißen die? Thermarest ist ja, der, genau, Thermarest. Irgendwie scheiß teuer, aber die waren toll. Ja, ja. Da ist man abends so froh, hinlegen, geht. Ja, weißt, ja, du, und nicht mehr rumpusten und was nicht alles, voll nach 10 Stunden Wanderung. Ich habe auch keinen Bock mehr, da den Luftmatratze aufzupusten. Also, ich mache ja sagen, wenn man da Erfahrung mit hat, das oft macht. Ne? Also als Hobby-Outdoorer, der das nur ab und zu selten macht, ist das nicht mehr schön. Dann. Also gut, sei froh, dass du keine Luftmatratze mit hast, weil du, da würde die Luft drin zirkulieren, da würdest du von nach unten auskühlen. In der normalen Luftmatratze. Ja, ich habe auch, da fand ich den Trick gut aus dem Buch, mit dem unten in die Füße von dem Schlafsack die Klamotten unter Umständen, ja, reinzuziehen. Geil, wir hätten deswegen sei dieses Buch habe ich wirklich von vorne bis hinten genossen, weil da waren so viele Sachen drin, wo ich, ja, immer dachte, ja scheiße, als wir da oben waren, genau das haben wir auch falsch gemacht, also wirklich hundertprozentig, ja, doch stimmt, das ging mir auch so. Also das Buch, ich finde es klasse, aber ich finde es auch wirklich schwere Kost, deswegen fand ich mal interessant, verkauft sich das gut oder ist das eher so, das müssen schon spezielle Leute sein, so wie Verrückte wie ich oder ähnliche? Das sind Ausrüstungsleute, also die einsteigen in diese Ausrüstung-Outdoor-Szene. Es wird teilweise also auch in den Trekkingläden genommen, tatsächlich, mhm, zu sagen, neue Mitarbeiter, bläst dich erstmal, damit du weißt, was du verkaufst. Also da gibt es eine Szene für. Lohnt das eigentlich überhaupt, diese Bücher zu schreiben? Wir wollen jetzt gar keine genauen Zahlen, aber ist das wirklich ein lohnendes Geschäft oder ist man als Bankkaufmann besser bezahlt? Muss man so zu formulieren. Ja, natürlich bist du als Bankkaufmann besser bezahlt. Ja, natürlich ist es ja nicht. Es kann ja sein, dass das Bestseller-mäßig. Ich kann das null einschätzen. Deswegen, es geht auch gar nicht um genaue Zahlen. Also es verkauft sich schon gut. Also die Geocaching-Bücher, klar, die verkaufen sich gut und haben sich gut verkauft. Ja. Sonst hätte ich das nie gewagt. Ich bin ein Beamtenkind. Ne? Ja. Also das haben meine Eltern auch nie verwunden. Ja, das verstehe, ne, ich. Heike ist auch Beamte, deswegen kenne ich das Problem durchaus. Ja. Das Kind in einen guten Job gebracht und dann sowas. Erst in Einzelhandel und dann noch ganz selbstständig, ne, um Gottes Willen. Ganz, ganz schwierig. Ja, kann ich verstehen. Nee, also das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen Selbstverwirklichung dabei. Und es war wirklich das Glück, dass das Geocaching-Buch so eingeschlagen ist. Da war ich wirklich zur rechten Zeit am rechten Ort. Es war einfach so. Und die anderen Bücher laufen auch gut. Aber das kommt natürlich an das Geocaching-Buch nicht ran. Da staune ich mal wieder. Eigentlich sind die doch immer so geizig, die ganzen Geocacher. Also muss man ja echt mal sagen. Da wird ja rumgeheult wegen allem. Ja. Das war ja hier auch. Hier ging es ja noch nicht mal. Also ich fand es überhaupt nicht schlimm, dass das hier 5 Euro kostet. Das fand ich sogar billig. Ja, da, aber richtig. Dass es jetzt plötzlich überhaupt kostete, das mussten wir auch berechnen. Es war einfach ein Aufreger, wo ich mal denke, Jungs, ihr kauft euch so ein Gerät zum Cachen für, das kriegst du ja nicht unter 150 Euro. Oder das Handy billiges heute. Irgendwo, ja. Na, das ist ja auch dann nicht das, genau, Billigste, mit dem sie losziehen. Genau. Ne? Dann hast du hier 3 Tage und dann soll 10 Euro, also ich verstehe da die Cacher auch nicht immer, muss ich ehrlich sagen. Es wird immer der Aufreger gesucht irgendwo. Ne? Also ja, hab ich den Eindruck. Also das hatten wir ja bei den ganz großen Mega-Events davor auch gesehen, wo es mit den Preisen gab. Ne? Sobald ein Preis rauskam, ja, ne? Wo dann gesagt worden ist, also ich durfte ja ein paar auch so ein bisschen mit begleiten, weil man dann gesagt hat, oh, du warst schon auch so viel, ne? Kannst du ein bisschen mal sagen, ja, pass, guckt mit den Preisen, seid euch da ganz sicher, macht eine feste Kalkulation. Wenn ihr die hinterher ändern müsst, ne, die heulen halt alle. Ja. Na, und nach unten kriegt es ja keiner mit. Nach oben ist natürlich sofort 50 Cent nach oben, ja, das Geschrei groß. Also ich fand es auch sehr bezeichnend gerade mit der App. Ne? Was haben sie alle geheult, dass die Bezahl-App abgeschaltet wird? Nicht, dass man ja jahrelang gesagt hat, oh, warum muss man die überhaupt bezahlen? Ja. Jetzt kommt die unbezahlte App. die wird besser. Da sagt keiner was zu, ja, ne? Du kannst, das, kannst zu. Machen, was du willst, du machst es also, immer verkehrt. Ja, das stimmt, gut, das sehe ich auch was, so. Was man Groundspeak hätte vielleicht vorwerfen können, gut, die das letzte Mal vor einem Monat bezahlt haben und sich die Bezahl-App gekauft haben, die sind wirklich gekniffen. Wobei aber, ich nicht weiß, ob sie das nicht vielleicht auch gemacht haben. Also da gut, bin ich jetzt nicht so sicher, weil ja? Kann stimmt. Ich mir nicht vorstellen, dass sie das nicht gemacht haben. Ja, hat aber, man nicht gehört von, aber ja, aber ich aber, weiß. Ja, aber auch so diese Sache, ich habe die bezahlt. Dann sage ich mir so, ja, ich habe sie auch damals bezahlt. Aber genau, damals. Was weiß ich, wann ich diese 10 Euro ausgegeben habe. Ja. Na, und das ist ja auch immer das Lustige. Diese 10 Euro oder auch diese 30 Euro Jahres-Premium-Mitgliedschaft. Oh Gott, du gibst das Geld doch so oft sinnloser im Monat oder in der Woche aus. Ne? Wir brauchen sie. Das ist so schizophren. Ja. Echt, ne? Also. Aber Geld ist immer ein ganz schwieriges Thema. In der ich verstehe auch einfach. Mich wundert, dass du auch der Einzige bist, der damit Geld verdienen darf. Denn du bist der Einzige, von dem ich noch nicht gehört habe, dass ihm das einer vorgeworfen hätte. Alle anderen, egal was sie versuchen. Nun lass den Berufskescher und seine Gang da sein, wie sie wollen. Ich mag sie nun auch nicht. Aber die haben jetzt versucht, Geld mit diesem Film zu machen. Und ehrlich gesagt, ich verstehe die Aufregung nicht. Ich freue mich so ein bisschen, dass es nicht funktioniert hat. Nicht, weil ich sie nicht gönnen würde, sondern weil ich einfach froh bin, wenn man im Geocachen kein Geld verdienen kann. Aber diese Vorwürfe, die da teilweise gemacht wurden, mein Gott, lass sie doch darüber laufen, dann zeigen sie den Film und wenn man nicht gucken will, geht man nicht hin. Oder man macht sich drüber lustig oder dreht einen ähnlichen Film. Hast du gesehen? aber dieses Geprügel immer gleich, da staune ich immer wieder. Also die ganze Szene hackt. Deswegen fand ich so, als du bei Leni warst, Leni heißt Leni, ne? Leni, der da zum Schluss so schön diesen Satz sagt, da sollen sich alle mal dran denken, dass es nur ein Hobby ist. Ich fand das einen famosen Abschluss, den sich alle wirklich zu Herzen nehmen sollten. Klingt jetzt von uns, aber von mir jetzt auch komisch, weiß ich. Aber wir leben ja auch von dem, was da aufeinander rumhackt. Leben davon. Wir machen den Podcast davon. Ja, von dem lebe ich Gott sei Dank nicht. Ja, aber das ist ja auch so eine Sache, ne, die dir über die Jahre hinweg schon immer so gewesen ist. Ne? Auch über die Kescher-Generation irgendwie. Ja. Das ist, was ich auch ganz merkwürdig finde, wo ich sage, Mensch, eigentlich hat sich das ja so ein bisschen gewandelt, andere Generation. Na, aber trotzdem. Der Teil ist geblieben, ne? Der Teil ist irgendwie immer da oder der kommt neu nach oder so. Ne? Das ist aber der einzige stabile Faktor im ganzen Cachen, ist dieses aufeinander rumhacken. Die sagen mal, früher war alles besser, finde ich tatsächlich auch zum Teil, weil ich konnte Lost Places machen, auf denen ich mich stundenlang aufgehalten habe, ohne dass 50 Kescher kamen. Ja, es ging so viel, was heute nicht mehr geht. Das ist ja aber auch nichts. Es war halt eine andere Zeit und es geht heute mit der Masse Kescher nicht mehr. Aber das aufeinander rumgehacke, vor 2005 kenne ich das auch schon, da fingen die ersten an, ihre eigenen Cache, die Owner Maintenance als Found zu loggen, damit sie noch mithalten können. Also das hat sich doch nicht verändert irgendwie. Das war doch früher auch nicht besser. Das war genauso. Ja. Das hat sich da nicht verbessert. Aber ich glaube, sogar dieses Rumgehacke ist auch so ein Internetkind, ne? Du kannst im Netz, kannst du halt, ohne wirklich was auf die Fresse zu kriegen, kannst du selber austeilen. Und das macht ja Spaß. Du kannst im normalen Leben, ich vergleiche das ja auch immer so ein bisschen mit den Schlümpfen, ne? Im normalen Leben, ne? Sind so alle artig wie die Schlümpfe, aber hinterher mutieren sie. Ich finde das niedlich. Heutzutage triffst du dann ja auch viele, die da im Internet pöbeln, doch mal auf ein Event. Und dann gibst du die Variante, ich werde komplett ignoriert. Oder plötzlich wird er ganz höflich mit mir gesprochen. Ich habe dann auch das Glück, dass ich jetzt nicht der Kleinste bin und das nötige Gewicht mitbringe. Und sie wissen nicht, ob ich böse bin oder nicht. Und deswegen muss ich in Vorsicht walten lassen. Und deswegen ist es mal ganz spannend zu beobachten, wie gehen sie denn jetzt mit dir um, nachdem sie dich jetzt erstmal live vor sich haben. Und da findest du echt also unfassbare Varianten. So. Also es ist schon spannend dran. Also hauen wollte mich bis jetzt noch keiner, muss ich gestehen. Da bin ich irgendwas froh drüber. Vielleicht passiert das heute. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Ich habe mich ja dann doch noch vernünftig benommen. Aber es war schon verrückt. Ne? Ja, aber es ist schon wirklich. Also ich habe 2004 angefangen und selbst da kannte ich das schon im Kleinen. War Hamburg zum Beispiel schon immer eine sehr spezielle Geocacher-Szene, wo so der eine oder andere dem einen oder anderen das Schwarz oder Fingernägel nicht gönnte. Ich fand das schon immer, ich habe es auch nie verstanden. Also auch die Fundzahlen, ich war dann auch relativ schnell raus, obwohl ich viel cache. Sind da ja Leute bei, die hauen das ja im Jahr durch, was ich in 10 Jahren geschafft habe. Und mich hat es auch nie gestört. Also, aber das war immer, das glaube ich, immer noch das Reizthema Nummer eins, ne? Wie Funde und wie schnell. Und ja, klar, das ist glaube ich, immer noch wichtig. Ne? Aber ich sage auch immer, Contenance, Leute. Ne? Ja. Aber du bist doch jetzt auch schon ewig dabei. Seit 2002. Hast du da immer noch, also ich habe im Moment tatsächlich so einen richtigen Durchhänger und frage mich mal, ob ich das wirklich weitermachen will. Ach nee, doch, also ich finde es nach wie vor schön. Aber ich bin ja von Anfang an so ein Genusskescher gewesen. Mhm. Ne? Ich habe ja auch jetzt gerade 3.500 Pfunde in der langen Zeit. Mhm. Das ist ja, wie gesagt, andere machen das jetzt in einem Jahr. Ne? Ja, locker. Locker Gas geht. Aber dann pick ich mir auch was Schönes raus oder einfach Wald- und Wiesencascher. Ne? Dann ist man irgendwo Zielgebiet, guckt, was sind da in Dosen und dann mache ich die oder mache die halt nicht. Ne? Vielleicht kommt das aber, wenn ich weniger wieder mache. Ja, also gute Idee. Das, ich habe mich da, auch dieses ganze Powertrail-Zeugs, ne? da habe ich mich nie mit gestresst. Wir haben vor 2 Jahren mal einen gemacht, so 30 Dosen Powertrail. Man muss das mal ausprobieren. Das waren an sich auch alles irgendwie ganz nette Dosen. Für sich genommen. Aber wenn du sagst, so alle 200 Meter, ach Mensch, da ist schon wieder, ach ja, da ist jetzt die Taschenlampe Bücken, und da ist jetzt ein Tierchen wieder und das war einfach, ist einfach viel und das war halt doch eigentlich ein schöner Powertrail irgendwo mit den Dosen, nicht einfach nur ein Paddling dran an der Wurzel oder so, aber wie ich gesagt habe, ja, das wird dann als Wanderer auch ein bisschen, kann das lästig werden. Ja, die Pausen, du kommst ja nicht ins Laufen. Du kommst nicht ins Laufen, ja. Also insofern, Abstand. Also dann einfach mal ein bisschen Abstand wahren oder einfach mal sagen, ich gehe nicht cachen, ich mache mal was anderes mit ohne cachen. Mache ich im Moment also auch. Das ist schon einfach so. Ich habe sowieso die Bremse Heike, die cacht ja, das ist keine Cacherin, die geht gerne raus und freut sich, dass wir cachen, weil so kriegt sie mich raus. So, und wenn ein Powertrail macht, also Powertrail habe ich sowieso nicht gemacht. Irgendwann habe ich so gesagt, wir müssen das mal ausprobieren. Da hat sie gesagt, ja klar, also so ausprobieren macht sie immer gerne mit. Ich glaube, 2 Stunden haben wir gemacht. 20 Stück, jetzt lass mal, keine Lust mehr. Das ist, vor allem, du weißt ja beim letzten schon nicht mehr, wie der erste war. Also ich verstehe auch immer nicht, wenn die alle in den Osten fahren und dann an einem Wochenende 30 Lost Places meine, frage ich mir, dann braucht die doch nicht machen. Ich fahre da hin, mache einen und dann fahre ich wieder nach Hause. Und wenn ich dafür 10 Mal hinfahren muss, mir egal. Mehr als einer geht doch gar nicht, oder? Ja, und dann vor allen Dingen, wenn du es dann doch machst, dann kannst du dich gar nicht mehr dran erinnern. Dann kannst du den gar nicht mehr richtig würdigen. Genau. Und am Ende bist du dann da wie bei dem Powertrail oder auch wenn du nachloggst, ne, im Logstress und hast dann nur noch einen Einheitslog und dann hacken sie ja wieder alle los. Ja, loggen ist auch so ein Thema, kannst du schreiben. Entweder du bist zu kurz, du bist zu lang, du bist zu kritisch, du bist nicht kritisch genug. Ist herrlich. Unfassbar. Ich weiß auch nicht, wer die Zeit, also ich habe ja die Zeit auch, aber ich hätte gar keinen Bock mehr, Logs durchzugucken. Das machen augenscheinlich machen es welche. Also ich muss gestehen, ich lese auch bei unseren Caches, gut, es sind nicht mehr so viele, es sind 1 Dutzend vielleicht, den wir online haben, da im Harz, aber die sind halt im Nationalpark, das heißt, die lese ich tatsächlich auch, wirklich alle Logs, die da reinkommen, nicht, dass da irgendeiner wieder und nölt, vielleicht zurecht und da irgendwas eskaliert, weil man hätte es vielleicht ja lesen können und dann einschreiten können, aber das ist... Das ist ja eine überschaubare Menge dann auch, ja. Ja, eben, aber wenn ich das so sehe, manche Owners, die im dreistelligen Bereich Dosen haben, also ich frage mich dann auch immer, wie die das managen, also, klar, wenn ein Found natürlich, wenn du die Mail nicht liest, okay, dann kann man das machen. Kriegst aber auch nichts mit, ja. Ja, dann siehst du ja nicht, wie es die Leute gefällt oder nicht. Ne? Also ich habe zurzeit einen, und das ist ein Where I Go, den habe ich jetzt extra gemacht für dieses Pinkel-Event im Stadtpark. Ja, genau. Das ist ja auch, das ist wieder so ein klassisches Beispiel gewesen, wo wir haben uns nichts Schlimmes gedacht und gedacht, jetzt supporten wir das Ding mal. Hm. Dieser Kescher ist wirklich eigenwillig, der hat auch seine Schreib- und Leseschwäche, aber seit 6, 7, 8 Jahren versucht er alles, um den Hamburgern gute Caches zu legen, gute Events zu machen. Wie gesagt, jetzt pushen wir den Scheiß mal. Und natürlich haben wir uns über das Listing lustig gemacht. Das ist auch lustig, so wie er schreibt. Also das ist ja nicht über ihn lachen, sondern über das Listing. Und sofort kam wir würden ihn verhöhnen, wir würden das Event übernehmen wollen. Wo ich so dachte, sag mal, was habt ihr eigentlich alle für Gedankengänge? Also, und der Junge, der freut sich mit Sicherheit nächsten Monat, kommen jetzt 50, 60 Attends. Normal hat er 3 oder 4 auf seinen Events. Also das wird für ihn der Tag. Also ich weiß, dass da hier in Hannover einige Cacher auch ein Auge drauf haben auf den Event. Ja, wir haben auch, das verkaufte sich ja auch. Ja. Und der Gag mit den Toiletten war einfach du musst ja, weißt du, also du musst es ja gerade wissen, du musst ja was verkaufen. Man muss ja auch einen Aufmacher für irgendwas haben. Ja. Und das war halt diese Dixie-Geschichte. Und da wurde also ein Aufstand von gemacht. Es ist schwierig. Ne? Also sobald du was machst, dann kommen einige an. Ne? Also es ist einfach verrückt. Oder man muss ein Mädchen sein. Das ist einfacher, glaube ich. Mir ist das mal aufgefallen. Also, Frauen können beim Cash machen, was sie wollen. Auch bei Facebook ist ja auch, muss ich ja gezwungenermaßen so ein bisschen wenigstens mitlesen für den Podcast alleine. Sonst ein bisschen informiert muss ich ja sein. Das ist unfassbar, wenn dann Mann und Frau das gleiche schreiben, die Reaktionen sind, das ist unfassbar, wie viel Rücksicht noch genommen wird auf Frauen. Ja. Vielleicht sollte ich mich umbenennen, dann fällt das nicht mehr auf und darf ich auch mehr. Wer weiß, ja. Also, wäre eine Maßnahme, ne? Das wäre mal so ein Projekt, ne? Sockenpuppenprojekt. Sockenpüppi. Ja, so Püppi. Ja, wobei, ist jetzt auch durch, ne? Da muss ja was Neues einfallen. Ja, lassen. Ja. Das ist einmal genannt, da haben wir noch ein bisschen Reserve übrig. Kennst du denn eigentlich auch mit? Ja, sehr klar. Echt? Nee, so klar ist das nicht. Also, die meisten Frauen, die ich kenne, sagen mal, ja, und sind eigentlich nur froh, dass sie den Mann rauskriegen aus Macht. Seit Anfang an und ich habe 2 Jahre später sogar ein eigenes Account. Ich bin die Hexe. Ah, eigenen Account. Ja, ja. Du lockst da die End aus. Für sowas haben wir eine Sockenpuppe. Das ist auch also NA und so, das ist auch so eine Geschichte, wo ich immer denke, seid ihr alle noch normal? Wenn ich da ein NA logge, ist das doch nichts anderes, als zu sagen, ich finde, da ist was nicht in Ordnung. Der Owner macht vielleicht meinerseits ist in Ordnung, dann rufe ich doch den Schiedsrichter an. Da kriegst du ja Mails, da kriegst du ja Hassmails nach, wenn du sowas machst. Ja, das ist ja unfassbar. Ja. Also da musst du ja, wie kriegst du das hin? Du musst doch als Autor, der auch was verkaufen will, letztendlich, du musst dich ja raushalten, so ein bisschen aus so eine Sache. Du kannst nicht voll zuschlagen. nee, also da versuche ich auch immer neutral zu sein und ich sag mal, bei solchen Auseinandersetzungen, also toi, hat mich da noch keiner als Person angegangen. Ja. Und bei den anderen halte ich mich da halt weitestgehend raus, dass ich sage, so Leute, wenn ihr euch Kopf einschlagt, bitte, aber ohne mich, ne, weil. Vernünftig, ja. Weil, ja. Ist halt so, ne, wenn es dann heißt, ah, der gehört aber zu der Fraktion oder der Fraktion. Nicht, ja. So, dann stehst du halt irgendwann da, ne? Und entscheid dich mal für die falsche Fraktion unter Umständen. Ne? Wobei das eine echte Meisterleistung ist, dass du da noch keinen, egal wen ich kenne, wie den Kopf so weit aus der Masse streckt, da wird sofort ein Vorschlaghammer drauf gehauen. Wirklich, egal welche Podcasts das über die Jahre waren, also seit 2004 gab es eine Menge Podcasts, also 2006 hat der erste, glaube ich, angefangen, gab es eine Menge Podcasts und egal, die haben alle. Ach, naja. 4-5 Hater gehabt. Kannst du machen, eigentlich egal, was du machst. Ach, das eine oder andere Projekt ist schon auch irgendwie 2000, in den ersten 19 auch mal kritisch irgendwo gewesen, also was ich begleitet habe. Ich war ja dann auch mal mit dem Globetrotter unterwegs, ja. Da gab es auch irgendjemanden, der gesagt hat, aber weißt du, sag ich dann so auch, ja gut, irgendwo müssen die Brötchen ja auch herkommen. Ja, ne? Muss ja. Und andererseits das sind ja dann auch irgendwo die Neider, ne? Willst da machen. Ja, das stimmt. Viel machen kann man nicht dagegen. Kann das eigentlich nur machen. Und ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich da nie so wie andere Mitbewerber so aggressiv mit dem Geocaching losgegangen bin. Also guck dir die Kollegen an, die Geotours gemacht haben, was die dafür an Prügel bezogen haben. Wobei ich dann, also das, was ich an Geotours kenne oder Caches, ich sage so, endlich zahlt mal der Touristiker dafür. Ja. Ich sag mal, das wissen wir seit 2004, lange schon gibt es Geocaching-Tourismus. Ja. Wundern sich die Touristiker immer, dass sie Bettenzahlen gesteigert haben und gesagt, geile Werbung gemacht. Nee, das waren dann da in einigen Regionen ja die Geocacher, die absolut. Da tatsächlich zu Highlights hingefahren sind. Und so, und jetzt bezahlt's gut der Touristengehalt irgendwo bei solchen Touren, ne? Du hast Probleme, also bei den Geotours. Aber es ist halt der Firma, die dann irgendwo immer wieder dahinter steht und denen gönnt man das ja auch nicht. Aber so die wollte ich gerade sagen, das ist dann eine Firma, dann geht's schon los. Mhm. Ist ja auch die Frage, ob das funktioniert. Ich war irgendwo da unten Kaiserslautern die Ecke, da gibt's auch so Gemeinden, die haben irgendeinen Cacher bezahlt, dass er für sie Caches gelegt hat. Kaiserslautern. Ja, also die grobe Ecke da. Und der hat auch eine eigene Seite. Ja, der hat doch auch irgendwie Siegel gemacht. Ne? Ja, genau. Ich glaube, es war sogar der Erste, der das gemacht hat. Ja. Ich erinnere mich, frage mich mit hinab. Und ich kam nicht sehr, sorry, die Caches waren nicht nur wirklich scheiße. Das waren Mysteries, die, also, du brauchst nur die Logs lesen. Die hat kein Mensch hingekriegt, diese Caches. Und dann hat die Gemeinde ihm ja wohl bezahlt fürs Legen und irgendwie ein Vierteljahr pflegen und dann nicht mehr. Ja, und so sahen die Caches dann auch aus. Das ist das einzige Problem, was ich bei kommerziellen Caches sehe. Dass die gelegt werden und dann aber nach kürzester Zeit nicht mehr gepflegt werden, weil dann der Werbeeffekt weg ist. Schwierig. Also schwierig. Ich bin mir auch nicht sicher, wie Groundspeak das macht mit seinen Geotours. Ne? Die lassen sich das ja auch regelmäßig dann bezahlen für Jahr. Und wenn du es wohl nicht kriegst, dann ist das halt auch irgendwie durch. Ne? Und das ist ja noch nicht mal die Firma mit bezahlt. Du musst ja im Prinzip Faktor, weißt du nicht, rechnen. Klar. Ne? Um das zu machen, aber da musst du halt letztendlich irgendwo in deinem Stadtmarketing jemanden haben, der Geocacher ist oder das so toll findet, dass er halt die Quellen hat, weil es gibt also durchaus in Projekten auch, also da gibt es viele Projekte, wo du sagst, die auch durchgewunken werden, da ist Geocaching immer wieder was Neues, immer noch in dieser ganzen Projektewelt. Ja, klar. Und wenn du das halt drinstehen hast, dann ist die Chance, dass dein Projektantrag bewilligt wird, sehr groß. Also da habe ich jetzt in der Vergangenheit ein paar Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, so, klar Leute, ihr könnt Geocaching schreiben, aber alles andere, dann habt ihr da, lasst die Kinder mit Tablets losziehen, ihr baut eine eigene App dafür, das sollen natürlich werden, jetzt muss man wieder vorsichtig sein, was man sagt, aber die sozial nicht so starken werden solche Projekte gemacht, was ja auch gut ist, aber da dürfen dann auch nicht die Gymnasiumschulen bei sein, wo ich dann sagen würde, als gestandener Cacher und sowas sagen, also lass doch die Leute, die es auf Kasten haben, die sollen die Tour bauen und die anderen sollen die machen. Genau, das wäre super. Ja. Ne? Dann können sich auch die unterschiedlichen IQs zusammenfinden irgendwo vielleicht. Klar. Aber da wird immer nur so in die eine Richtung die nicht gemacht. Ja. Ne? Und wir sagen so, könnte man mehr draus machen. Ja, ich glaube, Potenzial hätte das Ganze schon. Guck dir mal an, die eine Firma jetzt, ich weiß gar nicht, wer das macht da zum Ape Cash. Der Daniel, Geheimpunkt. Unfassbar, der macht eigentlich Geld mit nix. Eigentlich macht er da, verkauft da ein paar Reisen, hängt da den Cash mit dran, der noch nicht mal seiner ist. Also er hat eigentlich, ehrlich gesagt, ich gönne ihm das, also es ist gar nicht das Problem, aber eigentlich hat er da wenig Arbeit und holt da richtig was raus. Also das ist eigentlich eine gute Idee, die er da hatte. Ja. Mich erschreckt ein bisschen, dass das funktioniert, ganz ehrlich. Weil das hat für mich ja mit Cash nichts mehr zu tun. Das ist ja was wie eine Butterfahrt. Ich werde da hingefahren, dann drehe ich mich noch einer zum Cash und ich kenne welche, die dabei waren. Ich werde jetzt einen Daniel und den Namen sagen, der mir auch daraus von mal berichtet hat. Der ist ein Hörer-Fan von uns und der auch sagte, nee, da waren erstmal lange nicht alle beim Ape, da wurde nur mit unterschrieben, dann wurden noch Powertrails gemacht, die dann abwechseln. Wo ich denke, ich sag mal, seid ihr alle bekloppt? Ihr fliegt nach Brasilien für eine Woche? Was ich sowieso schon ein bisschen absurd finde, also alleine Zeitumstellung und alles und Kosten und dann mache ich da einen Powertrail in Brasilien. Also aber du hast den Linderpunkt. Du hast den Linderpunkt, ciao. Und den und das Icon. Ja. Na, also das ist aber ich meine, du hast ja halt die Masse, ne? Das ist ja einfach bei so und so vielen Cachern wollten es immer schon mal machen und haben sich es nie so alleine organisiert und keine Lust oder keine Leute. Und so hat sich halt eben die Clique gefunden, wo man gesagt hat, wir sind halt 10, 20, weiß ich nicht, wie viel Daniel da mitnimmt. Und das ist auch mal, das verstehen ja mal, oder viele wollen es auch, glaube ich, nicht. Ich gönne das, darum geht es gar nicht, aber nachvollziehen will ich es nicht können. Und ich finde es, für mich ist und bleibt das auch einfach schon Ökoterrorismus. Also sorry, für einen Cash nach Brasilien zu fliegen und wieder zurück. Das hat für mich, also da bin ich in der Schule zu sehr, ich bin so in dieser Generation aufgewachsen, wo der Wald komplett weg sein wird, 1990 oder so. Ja, genau. Das wurde uns immer wieder gepredigt, weißt du? Und dann fliegen die nach Brasilien für einen Cash. Also da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Naja gut, aber im Zweifelsfall wären sie sonst woanders hingeflogen zum normalen Urlaub machen. Also ich würde das, ich würde das wie einen echt normalen Urlaub sehen, halt eben für Cash. Wenn er 3 Wochen wäre, würde ich es ja noch einsehen. Aber eine Woche? Ja, das ist nur sportlich. Ne? Also das finde ich schon. Also ich habe mal sowas gehabt, da habe ich auch geschluckt, da gibt es Kreuzfahrten kennen wir, ne? Ja. Kreuzflüge, sowas gibt es auch von Reiseunternehmen. Für die ganz gut situierten Leute, die dann halt um die Welt geflogen werden. Einmal, zweimal, mehrmal. Als ich das dann gehört habe, da blieb mir auch alles offen steht. Die kriegen dann also referiert und alles im Flieger, ne? So einmal sich richtig gut gehen lassen oder sowas, ne? Ich meine, wir sind ja im Kleinen nicht besser. Also wir sind auch gerade in Portugal gewesen, ist auch ein Flug dahin, ja klar. Aber natürlich, und jeder baut sich seine Moral ja eh selber, da ist ja nichts Neues. Aber selbst da schlug ich schon immer so für eine Woche da nach Portugal, aber da sage ich mir immer, das ist aber noch so ein innereuropäischer Flug, aber da passiert, ich persönlich würde schon deswegen nicht machen, mir wäre es viel zu anstrengend. Ich habe einfach keinen Bock, da 10 Stunden in so einem Flugzeug zu sitzen, da wäre ich schon wahnsinnig. Ja, also weiß nicht. Ich könnte es mir schon mal vorstellen. Also ich war ja auch 2010 mal hier den anderen Ape, den vorletzten Ape machen. Ja. Da war ich ja mal in Seattle gewesen. Vor den Blockpartys. Danach haben sie die Blockpartys erfunden und jetzt haben sie sie abgeschafft. Ich wollte ja sagen, jetzt sind sie wieder weg. Also hast du das Icon nicht. Genau, das Icon fehlt. Ne? Das kriege ich auch nie wieder hin. Ah ja, also das ist schlimm. Das ist böse. Ne? Aber ja, es ist schon skurril. Und dann sind da so eine Sache, das war auch ganz lustig. Da sind wir geflogen, halt mit 3 Mann. Mhm. Erst irgendwie an der Ostküste gelandet, weiter Inlandsflug halt rüber zur Westküste und zurück halt umgekehrt. So. Und dann hatte da bei dem einen Kollegen das Gepäck nicht gestimmt, weil du ja erstmal den Inlandsflug hattest als ersten. Du hast aber natürlich wieder zurückgebucht gehabt. Ja. Und der war dann voll am Arsch, weil er ordentlich Übergepäck zahlen musste. Mhm. No. Ich sag's dir da. Hallo. Hallihallo. Euer Auto nachher noch nach vorne. Das kriegen wir hin. Wobei ich. Siehst du, gab es so kleine Einweisung. Na. Ins Elbschloss. 71, müsste es ja fast der letzte sein. Ja. Hätte ich mir auch kein Armband geben lassen können. Nee, wollen wir nicht übertreiben. Nein. Fühlt sich langsam. Ja. Das war Gerti. Mhm. Hat ein kleines Auto, ob das jetzt hier noch steht. Ach nein, kommt der Wuppen nicht raus. Aber da brauchst du, glaube ich, wirklich keine Sorgen. Hier klaut wirklich kein Mensch was. Hier lebt nämlich keiner. Es ist einfach so. Das ein Haus da gegenüber ja. Und das war es an Bewohnern hier. Okay. Also daneben so eher Lost Place Häuser. Also von daher, das würde echt komisch sein, wenn hier einer was klaut. Mhm. Okay. Naja. Ja. Ja. Wo war stehen geblieben? Reisen hatten wir. Genau, bei den Reisen waren wir. Fahren wir durch. Haben wir sonst noch was? Nur deine Werbechance bei sehr merkwürdigen Hörern, glaube ich. Nein. Du weißt ja, unser Podcast ist etwas ausgefallener. Ja. Aber er läuft im Moment gut. Also wir haben viele Hörer. Ja, das ist doch super. Kannst du noch ein drittes Buch reinhauen. Was kommt denn als nächstes, siehst du? Ja, ich habe ja noch das GPS-Buch, was dieses Jahr noch rauskommt. Was soll das sein? Ein Buch, also auch beim Konrad Stein Verlag. Ja, das Buch ist schon klar. Ja, ne? Und wo es darum geht, einfach nochmal ja, praxistauglich Garmin-GPS-Geräte, wie gehe ich damit um? Und das ist ja auch das leidige Thema ja. Mit den Gebrauchsanweisungen. Das kriege ich ja immer auch wieder zu hören auf meinen Workshops. Ja. Das Problem ist halt, da ändert sich auch immer so viel. Und du hast jetzt, also ich habe es hier gerade wieder in iTrex Touch am Start, denke so, oh, die Übersetzungsdateien passen wieder nicht. Die sind noch sich Turn off und Turn an und so weiter. Ne? Und, und nicht an und aus. Und da müssen wir gucken, ich glaube, wir müssen noch mal kurz. Könnt ihr den Wagen da mal wegnehmen? Da kommen die nicht mehr rum jetzt. Ah, jetzt muss ich mal ganz. Soll ich wegfahren? Einfach nur ein Stück vor? Ich ja auch gerade hin. Ja, machst du? Der erste Gang ist, glaube ich, drin. Ja, das würde ich jetzt sehen. Das ist lieb von dir. Wenn du rückwärts gegangen hast, merken wir das. Ja, ich auch. Kommst du so durch, oder? Ja. Du bist ja wirklich... Du bist ja schmal. Bist du dir wirklich sicher? Komm doch durch. Was ist das Problem? Pack erstmal kurz da daneben. Oder soll ich es machen? Ist okay, kann ich da machen. Steht mein Moped. Ja, pack den Jörg nicht rein. Einfach noch raus? Soll ich den ihm zur Seite schieben? Nee, erstmal. Ich guck mal. Ja, also schräg neben meinem Konzert, das macht meinem ja nichts. Nee, das finde ich eine gute Idee. Das muss ich echt sagen. Das kannst du mir also wieder unbenannt zuschicken. Also ehrlich, ich habe jetzt halt das Montana 610. Mhm. Und das ist schon wieder so eine Murks-Software, wie immer, wenn sie frisch auf den Markt bringt. Das kann man ja nun, du darfst das nicht, ich darf das laut sagen. Gabi kann alles, aber keine Software, ernsthaft. Das dauert immer so bis 3-4 Versionen, ja. Bis das einigermaßen geht. Dieses Track-Handling bei dem 610. Ist einfach scheiße. Mal zeichnet er auf, mal zeichnet er nicht auf. Also, du musst den Aufnahme-Button drücken. Warum muss ich das? Früher musste ich das nicht bei dem Montana 600. Ja, das ist beim iTrex Touch noch schlimmer. Du, da musst du, dann bist du auf die Profile gezwungen. Also, du kannst einen klassischen Modus einstellen bei dem. Ja, mit diesem neuen Track-Manager. Das haben sie ja hochgelobt. Ja, der ist gruselig bis jetzt. Also ich bin damit auch noch nicht klar, so richtig klar gekommen, muss ich gestehen. Also ich habe es gesehen, du hast diesen Aufnahme-Button. Ja. Dann siehst du auch, ob das Pfeilchen rötlich oder grünlich ist. Was hatte ich denn neulich gehabt für ein Foto in einem Buch? Bei 610 ist besser. Da hat er sogar tatsächlich Pfeil oder diese zwei Striche. Genau. Also so richtig typisch. Das ist schon okay, der Teil. Ja, aber er hat, also bei dem iTrex Touch war es jetzt gewesen. Den haben wir im Einsatz gehabt und da wollten wir auch eben, schön habe ich drauf geachtet, rücksetzen, ne? Ja. Alles. Und habe also auch wirklich beim Laufen, bei der Wanderung gestartet. Ja. Und er hat so eine ganz merkwürdige, beendet auch. Den Track, dass ich wirklich nur den Track hatte hier von dem Edersee, von diesem Extremwander-Dings, da machen wir eine Tour mit und da habe ich das denke so, das muss doch eigentlich super sein mit den 45 Kilometern, die du da hast. Ja. Und dann hat er aber in dem Track-Ding irgendwie 1700 bla irgendwas. Oh. Und ich sage, wo kommt das denn her? Also den Current aufgemacht, geguckt, sind da noch irgendwie Punkte drin? Also wirklich weggelöscht, dass wirklich vorne alles sauber war, hinten alles sauber. Hat er auch geschluckt, dass er den wieder genommen hat? Trotzdem ist dann von 1000 irgendwas auf 5000 irgendwas gegangen. Ich so, also es ist noch nicht so ganz richtig toll. Ja, das ist nett formuliert. Jetzt weiß ich, warum die nicht alle mögen. Siehst du? Ich hätte da jetzt andere Worte gefunden. Ja. Also ich lief los und habe es mit der ersten Version nicht hinbekommen, diese Linie zu haben, wo ich gegangen bin. Mhm. Das ging nicht im Geocaching-Modus. Egal, was ich eingestellt habe, es ging definitiv nicht. Aber ich starte immer bei meinem Profil mit dem Freizeitmodus. Ja. Habe ich ausprobiert, die verschiedenen, die da drin waren. Genau, und die sind ja durchaus unterschiedlicher mit den gewissen Einstellungen unterschiedlich. Ja. Und unter Umständen haben sie das mit dem Track da anders gemacht. Genau. Ich habe es neulich gehabt für ein Rennrad-Ding, wo sie dann die Kartensoftware bei einem Edge, glaube ich, so gemacht haben, bist du Rennrad, kriegst du keine Waldwege zu sehen. Musst immer zwangsweise auf Mountainbike gehen, um die Waldwege zu sehen. Ja, und du konntest wohl auch da nicht, weiß ich noch nicht, aber die Kundin sagte halt, sie hätte auch in dem Rennradmodus gar nicht die Möglichkeit gehabt, bei der Karteneinstellung zu sagen, ich will aber am höchsten Detailgrad haben. Ja. Hat sie gesagt, das habe ich jetzt nicht nachkontrolliert. Ne? Kann sein, dass das halt einfach nur falsch verstellt war. Aber das ist also mit diesem Track-Aufzeichner muss ich mich auch noch anfreunden. Normalerweise, ich stelle den an und der soll eigentlich immer aufzeichnen. Sei ich fahre Auto. Blöderweise zählt er die Kilometer dann immer mit, auch beim Autofahren. Das kannst du auch nicht abstellen. Das konntest du aber beim 600er schon nicht. Das hat er trotzdem immer mit aufgenommen. Was du kannst, das habe ich jetzt neulich erst gesehen, denke, verdammt nochmal, das hätte ich hier früher aufmachen müssen. Du kriegst ja, wenn du mit dem die Karte verschiebst, und du hast ja irgendwann die Stecknadel da. Ja. So. Und die stört ja meistens. Du verschiebst die Karte. Weißt du, wie du sie wegmachst, wenn du und trotzdem die verschobene Karte behältst? Du hast ja oben diesen grauen Balken. Ja. Ne? Und dann hast du ja noch dieses kleine Kästchen mit den drei Strichlein, weil da noch mehr Informationen sind. Und dann hat dieser graue Balken, da wo es zu den drei Strichlein übergeht, unten so ein kleines X-Lein. Und da kannst du drauf drücken und dann ist das weg. Ich denke so, boah, muss man erstmal finden. Muss man finden. Aber denke, das war das eine. Und dann habe ich auch gesehen, dass du, kennst ja noch das alte 60er, da konntest du ja noch sagen, ich will Symbole, Häuschen sehen, ich will so und ich will die löschen. Geht wieder. E-Trax Touch. Und Montana, die neuen, können das. Das musste bloß irgendwie so ein bisschen eigen über die Zieleingabe. Also es war nicht so ganz einfach zu finden, dass ich da drüber gestolpert bin. Denke ich, Moment, wieso fragt er mich nach Symbolen? Denke ich, klickst du mal an. Ja. Und dann kannst du tatsächlich, du kannst wieder nach Symbolen löschen. Cool. Ich bin ja sonst sehr zufrieden mit diesem Montana. Ich hatte ja schon das alte. Bis ich da mit dem Auto drüber gefahren bin, das hat es ja auch noch überlebt, aber da hatte es halt diesen Display-Schaden, der langsam störte. Und habe das dann ja gegen diese 610 getauscht praktisch und habe jetzt das 610. Ich finde das eigentlich gut, das Gerät. Ja. Ich bin auch sehr zufrieden, aber die Software ist echt ein Rückschritt. Also das wird wieder 2-3 Versionen dauern, bis die alte Qualität hat. Ich weiß auch bis heute nicht, was der Motorradmodus sein muss. Wenn, sollten Sie es bitte Hardcore-Gelände-Motorradmodus nennen, weil wo das Ding mich lang führt, ist unfassbar. Also es hat mit Straßen nichts mehr zu tun. Du hast ja die Frage, welche Karte du denn da auch hast. Ich habe sowohl die wie heißt diese europaweite? Ja, die drauf ist. Die vorinstallierte? Nee, also, die hatte ich gekauft mal. Diese für ganz Europa Straßenkarten. Ja, okay. Die weiß nicht, City Navigator. Ja, genau. City Navigator. Und sogar einen relativ aktuellen habe ich bei dem Tausch bekommen. Und die Topo 2012 Pro oder so hieß die. Ja, okay. Die war ich eigentlich sehr zufrieden mit. Mittlerweile kann man sie nicht mehr so gut benutzen, weil es einfach zu viele Straßen nicht mehr gibt. Jetzt habe ich mittlerweile OSM tatsächlich draufgehauen. Wobei eine OSM auch nicht mehr einfach rauf kopieren und geht. Also du, das habe ich von einigen, ich weiß das nicht. Also nee, geht nicht. Ich doch. Ja, also ich habe einen 600er, also da 680er. Da geht das. Nee, einen 680er habe ich. Ach so, 680. Da kann ich ganz normal meine Awesome-Karten, hat bis jetzt immer gepasst. Nee, also, bei mir nicht. Also wie bringst du sie drauf? Also ich mache es immer so, dass ich mir den ZIP-File runterlade und die große GMAP-Sub IMG umbenenne, drauf tue, fertig. Genau. Das habe ich so beim 600 auch gemacht. Und beim 610 habe ich das auch versucht. Vielleicht war es jetzt auch bei der alten Firmware wieder. Da ging es definitiv nicht. Das musste ich über dieses Basecamp machen. Dann geht es. Basecamp einlesen und von da aus sagen, übertragen. Ja, ist grundsätzlich sowieso besser, weil er das speichermäßig besser zwischen Karte und Gerät verteilt, als wenn ich es per Hand mache. Aber trotzdem, rüber kopieren ging diesmal nicht. Wie gesagt, war aber jetzt wieder, es gab schon wieder eine neue Firmware mal. Nee, toll. Also dann habe ich meine Geräte immer so spät gekriegt, dass sie diesen Fehler schon draußen waren. Also ich weiß, dass das 64er auch so ein Drama hatte mit der Abgleich mit dem wegen den geklauten Karten, den raubkopierten Karten, darum geht's ja. Dass das Ding auch mit irgendwelchen Awesome-Karten nicht ging und dass sie ja irgendwie bei der Topo V7, da war auch irgendein Bug drin, dass das also ganz oft gesagt hat, nee, das denke ist falsch, ne? Dass das Ding nicht ginge. Aber toi, also das ist mir bisher erspart geblieben. Ach, Gott sei Dank. Bei den Dingern. Aber die OSMs sind mittlerweile auch so gut, muss ich ehrlich sagen, ich benutze sie jetzt auch gerne. Am Anfang war ich da mal ein bisschen skeptisch, die waren immer nicht ganz so vollständig. Aber mittlerweile sind die tatsächlich eigentlich genauso, nur farblich sind die irgendwie. Da musst du dich durchfrickeln. Du musst dich durchfrickeln. Also ich bin ja auch so ein Kartenkind von damals noch, ne? und Topo 50, das waren ja immer so die blauen Wanderkarten. Ja. Ne? Und damit bin ich groß geworden und ich habe die kleinen Eiselkarte ist meine und die Open Topo Map. Mhm. Die finde ich toll, weil die halt helle, blasse Farben haben. Das aber ich muss ich muss das Hintergrundlicht nicht aufdrehen bis zum Erbrechen. Und ich weiß es nicht, manche mögen es halt. Aber wenn ich im dunkelgrünen Wald stehe in meinem Gerät ich habe, dieser dunkelgrüne Wald ist halt ein Tannenwald und ich habe schon kein Licht mehr, dann muss ich das aufdrehen und bringt trotzdem nichts. Dann muss ich noch mal Funzel rausholen. Und ich liebe Kleine Eisel und Open Topo Map. Mhm. Das sind meine Karten. Ich mache es auch immer so, dass ich, mittlerweile haben die ja genügend Speicher, dass ich den intern eine Awesome-Karte gebe und extern habe ich zurzeit die Freizeitkarte drauf. Ja. Das ist ja eine abgespeckte 2012er Topo, die ja nicht routingfähig ist. Damit sind wir neulich Auto gefahren, sind geroutet. Also wenn man drüber hinweg sieht, dass man auf der Autobahn links abbiegen soll bei der Ausfahrt. Kleinigkeiten halt. Na, also das muss man natürlich manns genug sein, aber die eigentlichen Ergebnisse waren eigentlich super. Das hat gepasst. Mhm. Da waren wir echt, haben wir gesagt, Mensch, dafür, dass die das alles nicht kann und so, haben wir unseren Weg doch gut gefunden. Wobei die 610er, also der 86er ist dasselbe. Das Display ist doch wirklich, das ist ein Fortschritt, oder? Ja. Ich habe das erste Mal gedacht, ja, gut, dass du das gekauft hast. Weil eigentlich habe ich lange überlegt, vom 600 auf 610, ob sich das lohnen will. Ja, lohnt sich. Auch für diese 200 Euro, das ist egal, das lohnt sich. Ich finde das Display, das war ein Quantensprung. Das reagiert endlich viel besser auf das Verschieben der Karte, was ich beim 600er schwierig fand. Also da habe ich nur, die alten hatte ich echt nur so ein bisschen in der Hand, mal ganz kurz, und habe dann irgendwann mal einen Vergleich nebeneinander gesehen, wo 600 zum 610 und denke so, unfassbar, boah, ne? Krass. Ja. Ja. Naja gut, die Entwicklung geht ja weiter. Warum haben die China-Männer wahrscheinlich die Hardware nicht mehr liefern können? Klar. Aber ich bin mit dem Ding zufrieden. Ich benutze jetzt hier auf dem Motorrad auch. Da muss ich natürlich die Helligkeit hochdrehen, damit ich was erkennen kann. Klar. Aber das routet mich wunderbar. Also bevor ich da mit dem Handy auf dem Moped rumeier, dann finde ich das so ein Hardcore-Outdoor-Gerät viel besser. Ja. Nee. Ja, super. Mann, jetzt haben wir aber alles einmal abgedeckt, denke ich. Ich glaube ja, ne? Ich muss mal sehen, das schneide ich ganz gewiss nicht hinter dem Morgen-Podcast. Das wird viel zu lang. Das machen wir eine eigene Sendung von. Und nächste Woche wollen die Leute ja auch nochmal was hören. Ja. Den wollt ihr ja auch nochmal ankommen langsam. Ja. Genau. Das Auto umparken. Ich fahre auch gerne im Hellen nach Hause, wenn es regnet. Ist mit dem Motorrad das auch nicht so schön bei dem Wetter hier. Und wer weiß, ich will hier nicht das ohne irgendwie hier. Da kommt hier noch Mist vor. Das ist ganz schlimm. Dann danke ich euch, dass ihr mich hier so lange aufgenommen habt. Ja, gerne. Ja? Habt ihr noch irgendwas, was ihr dringend loswerden wollt? Sag nochmal so einen schönen... Soll ich es nochmal sagen? Ja. Ich sag's nochmal. Ne? Ja, ich finde das gut. Leute, denkt dran. Es ist alles nur ein Spiel. Geocaching ist nur ein Spiel. Genau, damit machen wir Stopp.